Obwohl er selbst an vielen Dingen, die er berichtet, Anteil hatte, ist seine Darstellung in Sachen, über die er informiert sein musste, ungenau. Nicht richtig ist zum Beispiel sein Bericht über die Erhebung Wichmanns zum Erzbischof von Magdeburg. Und um sich gleichsam selbst zu überführen, hat unser schlafender Homer über die Einsetzung Wichmanns noch ein päpstliches Schreiben aufgenommen, das die Ungenauigkeit seiner früheren Darstellung krass beleuchtet. Er bietet also freundlichst zwei Berichte zum Aussuchen. Über die gleiche Gedankenlosigkeit bei Regino lässt sich Kurze wie folgt vernehmen. Es ist nicht zu verwundern, wenn einmal ein Name, angeblich aus einer Vorlage an falscher Stelle oder gar doppelt aufgeschrieben wurde. Wenn zum Beispiel die heilige Serapia sowohl unter Trajan als unter Hadrian aufgezählt wird. Oder wenn ganz dasselbe Ereignis, die Rückkehr der Normannen aus der Somme und ihre Festsetzung in Löwen, mit fast denselben Worten sowohl zum Jahre 884 als zu 886 erzählt wird. In diesen Beispielen steht hinter der vorgeblichen Gedankenlosigkeit der Verfasser die verschleiernde Taktik der spätmittelalterlichen Geschichtsfabulisten. Es ist unumgänglich, dass diese Verschleierungstaktik nicht nur gelegentlich und im Kleinen, sondern prinzipiell und ganz besonders bei inhaltsreichen literarischen Werken geübt wurde. Und zwar sind die vorsichtigen Fälscher grundsätzlich so zu Werke gegangen, dass sie jedes wichtige Werk in zwei oder mehrerlei Gestalt in Redaktionen fabrizierten. Nicht irgendeine vereinzelte Angabe wurde also in diesem Falle in irgendeiner Handschrift eines Werkes doppelt und mit Varianten angeführt, sondern das ganze Werk als solches wurde in mehrfacher, an den nötigen Stellen geschickt modifizierter Fassung zur Welt gebracht. Nach L. Weiland hat zum Beispiel Martin von Troppau seine bekannte Chronik in mindestens drei abweichenden Redaktionen, vermutlich aber noch in mehr verschiedenen Fassungen ausgehen lassen. Wir können verfolgen, dass der Verfasser viel mit seinem Werke beschäftigt war, dass die verschiedenen Abschriften, durch die er die gesteigerte Nachfrage zu befriedigen strebte, in manchen Einzelheiten voneinander abwichen. Dem Verfasser scheint es nicht besonders um die Konformität der von ihm in die Welt gesetzten Exemplare zu tun gewesen sein. Häufig wohl ließ er in einem dritten Exemplare das wieder weg, was er in einem zweiten zugefügt hatte. Nur durch die Annahme einer solchen regellosen Fabrikation von Exemplaren können wir uns die Abweichungen und scheinbaren Widersprüche erklären. Dieser Martin muss wirklich eine sonderbare Anschauung von der Aufgabe eines Chronisten gehabt haben, denn jedes Mal, wenn er der begierigen Mitwelt eine neue Auflage seines Werkes schenkte, warf er sein chronologisches Gebäude teilweise wieder um und erfreute seine Abnehmer durch einen neuartigen Aufbau. Weiland meint denn auch, das chronologische Gebäude sei ihm von Anfang an, trotz des Scheines der Genauigkeit, den die fortlaufenden Jahreszahlen erregten, wohl ziemlich gleichgültig gewesen. Daher die sozusagen frivole Art, mit der er dasselbe selbst schon durchlöcherte und verwirrte. Siehe Seite 17. Dabei wollte unser guter Martin ein Werk schaffen, in welchem ausgerechnet die Chronologie der Päpste und Kaiser die Hauptsache war. Denn er richtete sein Werk so ein, dass von zwei gegenüberliegenden Seiten die linke die Päpste, die rechte die Kaiser enthielt. Dass auf jeder Seite 50 Zeilen waren, denen am Rande in fortlaufender Reihenfolge 50 Jahreszahlen entsprachen. Jedem Regenten sind so viel Zeilen zugeteilt, als er Jahre regierte. Ein tolles Stück leistete sich der päpstliche Kaplan in der Angabe im Vorwort seiner Chronik, dass zu seiner Zeit das Kardinalkolleg aus 51 Mitgliedern bestanden habe, während es zu seiner Zeit nach der echten Überlieferung durchschnittlich nur 12 Glieder gezählt hat. Nun, der Zeitgenosse Martin konnte sich menschlich irren, sagen die Historiker, hat man doch von der gleichen momentaner Gedächtnisschwäche bei mittelalterlichen Urkunden und Geschichtsschreibern Zeugnisse in Fülle. Wir kennen die Ätiologie solcher Gedächtnisschwäche bei mittelalterlichen Schreibern nur zu gut. Für uns ist demnach die Chronik des angeblichen Martin von Troppau in ihrer mannigfach untereinander differierenden Gestaltung ein bemerkenswerter Beleg dafür, wie ungemein schwer es den spätmittelalterlichen Geschichtsfabulisten fiel, den gewaltigen historischen Roman in einem einwandfreien chronologischen Rahmen zu spannen. Interessant ist in dieser Hinsicht, wie ein anderer mittelalterlicher Chronist bei der mehrmaligen Herausgabe seiner Chronik verfuhr. Als Matthias von Neuenburg sein Werk konzipierte, ließ er in vielen Fällen eine Lücke um einen Vor-, seltener einen Zunamen, einen Bischofssitz, ein Land, eine Zahlenangabe, ein Datum zu ergänzen. Welch peinliche Gewissenhaftigkeit! Aber nun höre man weiter. Matthias von Neuenburg hat aus seinem vielfach lückenhaften Entwurf heraus wiederholt neue, zum Teil erweiternde Ausgaben seiner Chronik veranstaltet oder veranstalten lassen, ohne jemals an die Beseitigung der ursprünglichen Mängel und Flecken zu denken. In einer geradezu idealen Weise aber konnten die Geschichtsfabulisten Verschleierungstaktik betreiben, indem sie die literarischen Werke in einer Reihe von Abschriften herstellten, die dann bezüglich unsicherer Angaben, Daten, Namen und so weiter fortwährend nach bestimmten Gesichtspunkten modifiziert wurden. Es ist ja ohne weiteres klar, dass, wenn eine universale Fälschungsaktion stattgefunden hat, sowohl die Originale der einzelnen Werke als auch alle Abschriften aus der großen Fälscherwerkstatt hervorgegangen sind. Selbstverständlich brauchen nicht alle Abschriften einer Chronik im nämlichen Zeitpunkte der Aktion fabriziert worden sein. Vielmehr sind solche modifizierten Kopien in den Jahrzehnten der Fälschungsaktion, also im ganzen Verlaufe der Renaissance- und Humanistenzeit, je nach Bedarf, das heißt, wenn wieder neu entstandene Widersprüche auszugleichen, neu entdeckte Disharmonien zwischen Namen und Daten aufzulösen waren, geschaffen worden. Wie im Kleinen eine Lüge immer neue Lügen nach sich zieht, so war es unausbleiblich, dass die Genossen der Fälschungsaktion, um mit ihren Originalen nicht ein glattes Fiasko zu erfahren, immer neue Abschriften herstellen mussten, um eine frühere unsichere oder ganz entgleiste Angabe zu decken, zu stützen oder auch wieder auszumerzen. Da hatte man sich denn einen jederzeit gangbaren Ausweg geschaffen, einen allzeit zur Verfügung stehenden Sündenbock gefunden, um die zahllosen Disharmonien und Inkongruenzen in der zusammengefabelten Überlieferung plausibel zu machen. Die dummen und gedankenlosen Abschreiber haben alle diese Fehler verschuldet. Allerdings stößt auch die Kritik, also die Textkritik, auf manche verderbte Partien in den Kopien eines Werkes, die man einem gedankenlosen Abschreiber nicht so einfach in die Schuhe schieben kann. Wenn beispielsweise in zwei Abschriften einer Chronik, deren eine nicht aus der anderen geflossen sein kann, derselbe Fehler angetroffen wird. Hier gilt das große Unbekannte, das X, die angeblich verloren gegangene gemeinsame Vorlage als der Sündenbock.